Kundgabe 1029. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.07.1939. Die Rache ist mein. Vergeltung. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und so sollet ihr nicht Vergeltung üben, ihr sollt vielmehr euch befleißigen, Böses mit Gutem zu vergelten und nicht sinnen, wie ihr das euch angetane Unrecht vergelten könnt. Denn wer da Unrecht leidet und nimmermehr Rachegedanken heget, dessen Sinn ist sanftmütig und geduldig, und es ist sein Wille bemüht, das Unrecht aus der Welt zu schaffen, indem er nichts tut, um sich Genugtuung zu verschaffen. Und dies ist ein ungeheurer Fortschritt für die Seele. Unrecht geduldig über sich ergehen lassen und dennoch in Liebe des Feindes zu gedenken, ist wohl sehr schwer, jedoch außerordentlich segensreich. Es soll der Mensch immer bedenken, dass jedes Rachegefühl die Seele in Finsternis hüllt, dass es nie licht und klar werden kann in eines Menschen Seele, wo noch Raum ist für Gedanken an Vergeltung des Bösen an dem Nächsten. Denn es tritt unweigerlich zu solchen Gedanken das Gefühl der Lieblosigkeit und also geistiger Schwäche. Und es kann der Mensch nicht liebend tätig sein, der solchen Gedanken in sich nicht Einhalt gebietet. Eine jede Feindschaft soll überbrückt werden, so sie einmal zustande gekommen ist. Denn es ist Feindschaft das Tribut an den Widersacher. Wer in Feindschaft lebt mit seinem Nächsten, der hat der bösen Macht schon sehr viel Recht über sich eingeräumt. Es muss jegliches Hass- und Rachegefühl aus dem Herzen verbannt werden. Denn es zieht dieses noch andere schmutzige Gedanken nach sich, wie umgekehrt ein frommes, sanftes Gemüt nur darauf bedacht ist, dass niemandem Unrecht geschehe und dass alles Unrechte dem göttlichen Herrn selbst zur Verantwortung überlassen bleiben muss. Denn der Herr allein kann ermessen, welche Schuld zwei Partner trifft und wodurch die Feindschaft heraufbeschworen ist. So also im Erdenleben scheinbar der Hass und die Zwietracht überwiegt, muss der Mensch an sich versuchen, gerade diese Untugenden aus der Welt zu schaffen. Es genügt nicht, dass der Mensch nur ängstlich einem Streit aus dem Wege geht. Er muss selbst versuchen, sich dem anderen nach Möglichkeit anzupassen und feindliche Gefühle in das Gegenteil zu verkehren. Der Erfolg eines solchen Vorhabens wird so unsagbar wohltätig spürbar sein. Es wird jeglicher Hass aufhören, da die Liebe, Sanftmut und Geduld an seine Stelle tritt. Und es wird ein Gefühl innerer Befriedigung der Mensch haben, der alles Unrecht, das ihn trifft, ungeschehen zu machen versucht, wo es möglich ist, durch die Waffen der Liebe. Es entwaffnet die Liebe allen Zorn, Rachsucht und Vergeltungsdrang. Die Liebe schwächt das Gefühl des Unrechtleidens und wird auch nimmer nach Vergeltung sinnen, denn ihr Streben ist geistige Vollkommenheit, und zu dieser muss vorerst jeder unedle Gedanke ausgeschaltet werden. Und es wird der Herr Wohnung nehmen, wo der Mensch sich überwindet und das Herz zur Liebe, Sanftmut und Geduld sich gewandelt hat. Denn es ist dies unweigerlich die Grundbedingung, dass der Herr selbst sich offenbaret und also auch Geduld übet an seinen Kindern. Rache und Vergeltung menschlicherseits sind nicht zulässig, wo die Seele sich befreien will aus ihren Fesseln. Darum übergebet alles dem Herrn, denn er ist an sich pur Liebe und wird Vergeltung üben nach dem Gesetz der Liebe. Desgleichen sollt auch ihr euch befleißigen, untereinander die Liebe zu üben und stets und ständig den Willen des Herrn zu erfüllen, der euch warnet vor allzu strengem Urteil über die Lieblosigkeit eurer Mitmenschen. Amen.